1. Zu Gina Zeta Cranktabia, der Sohn Jero Beams, Schwer. 2. Jerobeam Y. Sein Frauen, sich zu verkleiden, damit niemand siel sein Gemahlin erken, und nach silo some profiten are hier zu reisen, der im ein sein Herrschaft über Israel vorausgesagt hat. 3. Gaber den Auftrag, sein Brot, Kuchen und einen Krug Honig als Geschenk mitzunehmen, damit der Prophet er mitteilen kann, why sich der Zustand des Jungen entwickeln wird. 4. Jerobeam's Frau befolgt Dianweisungen, reist nach Silo und suchte das Haus von ihr hier auf, der Aufgrund seines hohen Alters bereits blindet war. 5. Doch der Herr hat ihr hier bereits offenbart, dass Jerobeam's Frau kommen wird, sich nach ihrem kranken Sohn zu erkundigen und gab ihm genau Anweisungen für das Gespräch. 6. Sobald ihr hier das Geräusch ihrer Schreiten der Tür hört, forderte sie auf einzutreten und fragte sie, warum sie sich verstell, die ein Hart Botschaft zu überbringen habe. 7. Befahl Jerobeam auszurichten, dass der Herr, der Gott Israels, in aus der mit des Volks erhoben und zum Anführer über Israel ernannt habe. 8. Obwohl der Herr das Kanitem dem Hauser Davids in Trissen und Jerobeam verliehen hat, folgte dieser nicht dem Vorbild Davids, der die Gebote stets aufrichtig befolgt hat. 9. Stattdessen handelte Jerobeam schlimmer als sein Vorgänger, indem sich an der Gotter und Gusbilder schaff, was den Zorn Gottes erregt und ein Bewusst Abke von ihm bedeutet. 10. Infolgedessen kündigte der Herren, Unheil über das Haus Jerobeams zu bringen und allmannlichen Nachkommen in Israel auszurotten, bis die Familie y unrat vollständig besiegt sei. 11. Diegenigen aus Jerobeams Familie, die in der Stadt sterben werden, Sultan von Hunden gefressen werden, waren die auf dem Freienfeld verstorben und den Vogeln zum Opfer fallen werden. 12. Forderte sie auf, nach Hause zurück zu kehren, und prophezeit, dass das kein Genor in dem Moment sterben wird, in dem sie die Stadt betritt. 13. Ganz Israel wird den Jungen trauen und in begraben, da als einziger aus Jerobeams Haus ein ordentliches Grab erhalten sollte, weil der Herr in ihm noch etwas Guts gefunden hat. 14. Zudem wird der Herr einen neuen König über Israel einsetzen, der die Dynastie Jerobeams zu einem bestimmten Zeitpunkt, der bereits unmittelbar bevorstand, vernichten wird. 15. Der Herr wird Israel so hart treffen, dass das Volk wie ein Schwanken Schilfrohr im Wasser beben und schließlich aus dem Gütenland vertrieben werden wird, Jenseits des Euphrats zerstreut zu werden. 16. Aufgrund der Sünden Jerobeams, durch die ganz Israel zur Übertretung verleitet hat, wird Gott sein Volk schließlich der Vernichtung preisgeben. 17. Als Jerobeams Frau nach Tertzer zurückkehrt und die Schwell ihres Hauses überschritt, starb der Jung tatsächlich, genau wie es der Prophet vorausgesagt hat. 18. Man begraben und ganz Israel hielt die Totenklage für ihn, womit sich das Wort erfüllt, dass der Herr durch seinen Diener, den Propheten are here, verkündet hat. 19. Die weiteren Erenis aus Jerobeams Regierungszeit, einschließlich seiner Krieg und seiner Amtsführung, sind in der Chronik der Könige von Israel detailliert dokumentiert. 20. Nach einer Regierungszeit von 22 Jahren verstarb Jerobeam und wurde bei seinen Vorfahren bestattet, woraufhin sein Sohn Nadab die Thronfolge antrat. 21. In Judah regiert Rehabim, der Sohn Salomos, der im Alter von 41 Jahren König wurde und 17 Jahre lang in Jerusalem herrschte, der Stadt, die der Herr als seinen Wohnsitz erwählt hat. 22. Unter der Herrschaft Rehabims tat das Volk Judah, was dem Herrn missfiel, und provoziert seinen Zorn durch Sünden, die noch schwerwiegender waren als die Taten ihrer Vorfahren. 23. Sie errichteten Opferstatten, Gedenkstein und Symbol für die Gottin Askara auf jedem Hügel und unter jedem belobten Baum, was einen tiefen religiösen Verfall signalisiert. 24. Es gab sogar männlich Kult Prostituierte im Land. Die das Volk die Abschulichen Brosch Gina Nationen übernahm, die der Herr einst vor den Israeliten betrieben hat. 25. Im fünften Regierungsjahr Rehabims griff Shishak, der König von Ägypten, die Stadt Jerusalem. 26, a plundet sowohl die Scharzer des Tempels als auch die des Königlichen Palasts und entwendet unter anderem o goldenen Schilder, die Salomo hat anfertigen lassen. 27, als Erzarts ließ König Rehabim bronzin Schilder herstellen und vertraut sie den Physieren der Leibwaschen, die den Eingang des Palasts bewachten. 28, Jeds Maul, wenn der König den Tempel des Herrn besucht, trugen die Wachen dies Schilder und brachten sie anschließend wieder in die Wachstube zurück. 29, die übrigen Taten Rehabims und sein gesamte Lebensleistung sind im Buch der Chronik der Könige von Juda schriftlich festgehalten. 30, waren der gesamten Regierungszeit bei der Könige herrschte ein dauerhafter Kriegszustand zwischen Rehabim und Jerobeam. 31. Schließlich verstarb Rehabim und wurde bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben, sein Mutter war Namama, ein Ammonitrin, und sein Sohn Abia trat sein Nachfolgen.